Aram Tafreshian, Pünktchen Hellberg, Ruby Lorenz, Oma Hamburg, Hildegard Schmal, Johnny Schwarz, Dimitri Schad, Heni Ayed, Camille Jamal, Sonja Ayed, Amina Meray und als Erzählerin Valerie Ceplanova. In weiteren Rollen Golo Euler, Katrin Angerer, Fabian Hinrichs, Omar El Saidi, Regine Zimmermann, Timo Weißschnur, Felix von Manteuffel, Tobias Dutschke, Heiko Pinkowski, Mira Pateke, Jackie Schwarz, Bernd Moss, Michael Hahnemann, Wolfram Koch, Inaam Albatat, Karim Shamlali, Martin Clausen, Timo Dirkes, Samir Fuchs, Abir Ali, Iskander Abdallah und Christine Alia Hunold. Musik Philipp Timm in Kooperation mit dem Arabischen Musikinstitut unter der Leitung von Nabil Abayn. Sounds of Cairo, Julia Tieke. Ton, Martin Eichberg. Technik, Philipp Adelmann. Regieassistenz und Recherche, Beate Becker. Hörspielbearbeitung, Katrin Zipse. Regie, Judith Lorenz. Dramaturgie, Julia Gabel und Katrin Moll. Mit besonderem Dank an Barbara Gerland. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022.